know what? Or die. Die Hardcore Punk-Sendung auf Radio Z. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Sendung DIY or Die jetzt im Jahre 2019 live auf Radio Z. Als Intro habt ihr gerade gehört Window von Mikrofilm, einer Post-Punk-Band aus Australien. Und wem die Sängerin bekannt vorkam, das liegt daran, dass es Lisa Garrett von Dead Can Dance war. Das war ihre erste Punk-Band, damals noch in Australien. Tolle Platte. Leider, wie vielleicht manche Zuhörer und Zuhörerinnen gehört haben, hat der Sound nicht ganz gut geklungen. Wir werden jetzt dann auf den anderen Plattenspieler umstellen und hoffen, dass es jetzt besser klingt. Mhm. Pardon. Und, deswegen bitte fleißig an Radio Z spenden, dann kann man hier bestimmte Sachen vielleicht auch mal austauschen. Ha. Yes. Und Jetzt kommen wir zu neuem Hardcore und neuen Punk von Jessie. Stimmt, ich fange an, das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Genau, in der letzten Sendung, jetzt muss ich das Mikro hier wieder ein bisschen, wir teilen uns immer ein Mikro. In der letzten Sendung hatte ich ja die Mysterious to Ourselves LP von No Static mit dabei. Und der Titelsong ist gar nicht auf der LP, sondern auf einer 7-Inch, die fast zeitgleich auf 25 Diamond Records rausgekommen ist. Erzähle ich jetzt auch gar nicht mehr so viel dazu. Und die 7-Inch heißt What Did You Give Away When You Gave In? Und bis man das vorgelesen hat, ist das erste Lied auch schon fast wieder vorbei. Mysterious to Ourselves von No Static. Yeah. Mysterious to Ourselves von No Static. Die nächste Platte, die ich dabei habe, ist gar nicht so neu, sondern von Ende 2017, glaube ich. Die Band ist leider ein bisschen an mir vorbeigegangen, und zwar Vanilla Poppers aus Cleveland. 10-mal Hardcore-Punk mit einer eher so dreckig garagigen Gitarre, erschienen auf Lumpy Records. Und wir hören den Song A Better Ride Than You. Und die komplette Textzeile dazu lautet: I wanna ride my motorbike. Yeah, it's a better ride than you. Vanilla Poppers. Das war A Better Ride Than You von den Vanilla Poppers. Und der Plattenspieler funktioniert zum Glück, beziehungsweise beide Kanäle funktionieren. Das heißt, alles ist gut. Genau, und wir haben jetzt auch hier die Plätze getauscht. Jesse ist jetzt an den Plattenspielern und ich an der Technik. Sehr ungewohnt, aber es sollte alles funktionieren. ich bin nämlich jetzt an der Reihe mit alten Kram, der wiederveröffentlicht wurde beziehungsweise zusammengestellt wurde. Es geht los mit einem Sampler, der den Titel hat Kreaturen der Nacht. Und zwar ist es ein Sampler, der zusammengestellt wurde von einem englischen DJ, JD Twitch. Deutsche Post-Punk-Subkultur 1980 bis 1985. Erschienen ist das Ding auf Strut Records, mir unbekannt. Der DJ ist mir auch unbekannt. Er kommt, wenn ich das richtig recherchiert habe, eher aus der Techno-Szene, Club-Szene. Vielleicht die Hörer und Hörerinnen, die sich mit mit elektronischer Musik auskennen. Entschuldigung. Die werden jetzt wahrscheinlich sich denken, oh Mann, was für ignorante Leute, wie könnt ihr denn JD Twitch nicht kennen? Ich entschuldige mich für meine Unwissenheit. Ich habe mir diesen Sampler einfach nur wegen der Beschreibung bestellt. Und es hat sich teilweise gelohnt. Es ist sehr durchmischtes Programm, darauf zu hören. Wie der Titel schon sagt, Postpunk 80 bis 85. Großer Schwerpunkt auf West-Berlin. Sehr viele rare Sachen sind drauf, wie zum Beispiel Christiane F., Malaria, P1E, aber auch so ein Song wie Andreas Doraufritt vom Jupiter ist drauf. Also es ist sehr durchmischt, es ist punkige Musik dabei, sehr elektronische Musik, sehr experimentelle, anstrengende Musik. Cool ist, dass Mania D drauf sind, die quasi Vorgängerband von Malaria. Also es ist schon, wenn man Bock hat, rare Sachen aus den deutschen Underground der 80er auf Platte zu haben und vielleicht auch was Neues zu entdecken, lohnt es sich auf jeden Fall. Zum Auflegen ist er auch ganz cool. Das war jetzt meine Empfehlung für Kreaturen der Nacht. Ich habe zwei Songs davon ausgesucht, zwei Westberliner Bands. Zuerst hört ihr Malaria mit Your Turn to Run, I Will Be Your Only One. Und danach hört ihr auch eine weitere Westberliner Band außerhalb mit dem Song Zeitzelle. Viel Spaß mit zweimal Postpunk aus den 80ern. So, your turn to run. So, your turn to run. So, your turn to run. So, your turn to run. So, your turn to run. So, your turn to run. So, your turn to run. So, your turn to run. So, your turn to run. So, your turn to run. So, your turn to run. So, your turn to run. So, your turn to run. Ich liege auf meinem Bett. Ich fahre wieder ab. Ich fahre den Fleck oben an der Decke auf meine kleine Insel. Auf Wiedersehen. Hier treffe ich sie immer. Die Gesunden, die Schönen, die Lebendigen, die Friedlichen, die Vollständigen, die Vollkommenen, die Runden, die Rechteckigen. Das gab es alles schon, diese schönen Reisen. Reisen aus der Zelle, Reisen der Zellenmenschen. Ich gehe jetzt nicht mehr hin. Ich verabschiede mich von euch, ihr Glatten, ihr Erfundenen. Ich versuche es mit den Wirklichen. Hier. Wir sitzen alle in einem Behälter, in einem Abteil. Eine sagt, träum, eure Träume dürfen nicht stehen bleiben. Träumt nach vorwärts. Ach. Wir stehen, die Zeit steht. Wir stehen, die Zeit steht. Wir stehen, die Zeit steht. Wir stehen, die Zeit steht. Wir stehen, die Zeit steht. Wir stehen, die Zeit steht. Wir stehen, die Zeit steht. Wir stehen, die Zeit steht. Wir stehen auf der Zeitstelle, sitzen in der Zeitzelle. Stehen auf der Zeitstelle, sitzen in der Zeitzelle. Die Zeit stehen auf der Zeitstelle. Wir stehen in der Zeitzelle. Hallihallo, hier ist immer noch DIY or Die, die Hardcore-Punk-Sendung auf Radio Z. Gerade habt ihr zwei Songs vom Kreaturen der Nacht-Sampler gehört. Den ersten Song auf der Nicht-Dab-Seite. Okay. Pardon, wir haben uns schlecht abgesprochen, beziehungsweise nicht abgesprochen. Wir mussten uns über andere Sachen unterhalten. Über Malaria haben wir gefachsimpelt, das ist kein Geheimnis, beziehungsweise abgefeiert. Warte mal, hier. Den Some Faces. Ach so. Einfach, pardon. Nochmal jetzt zurück. Auf jeden Fall. Zurück nochmal. Es waren jetzt zwei Songs vom Kreaturen der Nacht Sampler. Ihr habt gehört Außerhalb mit Zeitzelle und davor habt ihr Your Turn to Run, I Will Be Your Only One von Malaria gehört. Das war auch der Grund, warum das alles jetzt etwas chaotisch lief gerade und nicht so professionell, wie ihr es sonst von uns gewöhnt seid, weil wir zu viel über Malaria gefeiert haben. Als nächstes, Jesse legt das gerade auf, habe ich eine offizielle Wiederveröffentlichung eines absoluten Post-Punk-Gothic-Klassikers dabei. Und zwar die erste Maxi-Single oder Single-Veröffentlichung, wie auch immer man es nennen mag, von Bauhaus, Bela Lugosi's Dead, wurde jetzt offiziell wieder veröffentlicht. Im Original ist die Platte 1979 erschienen auf Beggar's Banquet. Ich dachte immer, es ist doch Small Wonder Records, genau. Finde ich ganz spannend. Ähnlich wie die erste The Cure-Single wurde auch die erste Bauhaus-Single auf einem Anarcho-Punk-Label veröffentlicht. Finde ich cool. Aber nichtsdestotrotz, wir kommen jetzt zu dieser Platte, die ich dabei habe. Und zwar ist es nicht nur die Maxi, wie sie damals rausgekommen ist, sondern es ist erschienen unter dem Namen The Bela Session. Also die ganze Session, insgesamt sind es 5 Songs, die 2 Songs, die man auch vom Original her kennt, aber auch noch 3 weitere. Und ich habe mir das mal so blind, oder besser gesagt, wenn man eine Platte kauft, eher taub gekauft. Ich habe es mir nicht angehört. Das sind Witze hier. auf jeden Fall war ich dann mega begeistert, weil ich habe eigentlich den so typische Bauhaus-Mucke erwartet, die ich auch sehr mag, aber es hat mich dann beeindruckt, weil es erstaunlich Punkrock ist, was ihr jetzt gleich hören werdet. Ihr hört die 2 ersten Songs auf der quasi B-Seite, Some Faces und Bite My Hip. Also die Stimme erinnert natürlich schon an klassisch Bauhaus, aber der Rest könnte auch wirklich klassischer UK-Punk sein, aber verdammt guter UK-Punk. Ich konnte mich nämlich nicht entscheiden, welchen Song ich auswähle und deswegen hört ihr jetzt zwei Songs, Some Faces und Bite My Hip von Bauhaus und erschienen ist die Platte, die Wiederveröffentlichung auf Leaving Records, das noch der Komplettheit halber. Hol dich das Teil, es ist, ist auch im Original Artwork und es ist ein sehr schönes Poster vom Original Artwork dabei, was bei mir im Zimmer hängt, das ist toll. Und jetzt hört ihr Bauhaus, viel Spaß. Mm-hmm. Hirn. Komm und weit dein Hirn. Jo, das war zweimal Punkrock von Bauhaus. Das waren, zuerst habt ihr gehört, Bite My Hip, davor Some Faces. Beide Songs sind bisher meines Wissens unveröffentlicht gewesen und sind damals mit der Bela Lugosi's Dead Session aufgenommen worden und wurden jetzt wieder veröffentlicht auf Leaving Records. Mit dem Titel The Bela Sessions. Holt euch das Teil, sehr cool. Weiter geht's mit einer Sampler-Rarität, die Jessie dabei hat und die wird uns jetzt da ein paar Songs vorspielen und davon erzählen. Wir tauschen wieder Plätze. Ich übergebe. Soll ich das nehmen? Oder? Das geht. Okay. Das sah so aus, als wolltest du es mir geben. Alles gut. So. Hi, da bin ich wieder. Ich habe einen Sampler mit dabei. Und wo fange ich denn an? Ach hier, genau. Und zwar, ich hatte nämlich von dem auch schon mal erzählt, weil ich hier schon öfter einen Tape-Sampler erwähnt habe, der vor ein paar Jahren rausgekommen ist, Only Death is Fate. Und durch den ich diverse Bands entdeckt habe. Und diverse von diesen Bands, die auf diesem Tape-Sampler zusammengestellt sind von Mrs. Wilson's Children Sampler, der 1981 auf Vital Records veröffentlicht wurde. Es sind insgesamt 12 englische Bands, grob irgendwie so zwischen Synthpop und Postpunk, die Entschuldigung, voll unkonzentriert. Und leider gibt es bisher keine Wiederveröffentlichung von dem Sampler. Es wäre allerdings mal angebracht, weil der sehr, sehr gut ist. Und auf diesem Tape-Sampler war da eben unter anderem so eine Auswahl. Ihr findet unter Only Death is Fatal auch noch einen Blog im Internet, der leider nicht mehr aktiv ist, aber da sind zum Beispiel auch diverse YouTube-Videos zu den Songs verlinkt und auch Interviews. Von diesem Sampler habe ich jetzt eben ein paar Songs ausgesucht, den habe ich vor kurzem aufgetrieben. Und als erstes hören wir die Factors, die ich ja auch schon mehrmals gespielt habe, weil ich sie sehr, sehr, sehr fantastisch finde. Die hat nur eine 7-Inch veröffentlicht, Target Baby 1980. Und dann noch drei Songs, die auf drei Compilations verteilt sind und eben unter anderem eins auf diesem Sampler. Und da hören wir den Song Tomorrow Today, die Factors. Das waren die Factors mit Tomorrow Today und hier ist immer noch DIY or Die. Anni an den Platten und Jess an der Technik. Wir sind jetzt wieder beide in unserem natürlichen Habitat. Ich habe mich auch wieder sortiert. Wenn wir uns mal nicht an die strikte Reihenfolge halten, dann geht alles durcheinander und das ist aber auch alles ein bisschen lustiger. Ja, das waren die fantastischen Defectors, von denen ich nicht genug schwärmen kann. Als nächstes hört ihr von demselben Sampler die Band Fauxpas mit dem Song Look. Und das ist der einzige Song unter dem Namen Fauxpas. Die Band hat sich dann in Indians in Moskau umbenannt. Der Song Look ist ein super catchy Synthpop-Song zum Tanzen und mit der wunderbaren Zeile When I look into your empty eyes, I only see myself reflected there. Look von Fauxpas. Tanzen. Annihilate the others. Das war ein Fauxpas mit dem Song Look. Ganz kurz, noch so ganz allgemein zur Mrs. Wilson's Children Compilation an sich. In Hull, ich glaube, das ist so Nordengland, Yorkshire irgendwo, gab oder ich glaube sogar fast gibt es immer noch einen Veranstaltungsort, den Welly Club, in dem damals diese ganzen Bands aufgetreten sind, und es sollte eben eine Zusammenstellung oder ein Ausschnitt dieser Bands damals darstellen. Und als nächstes habe ich den Song Satisfaction Week von Cool to Snog ausgesucht. Und die Gitarristin von Cool to Snog hat damals Konzerte im Valley Club veranstaltet und war unter anderem eben auch an der Zusammenstellung von dieser Compilation beteiligt. Cool to Snog ist allerdings, oder haben einen sehr, sehr coolen Song auf diesem Sampler. Und zwar handelt der Text Satisfaction Week von Menstruation beziehungsweise dem Ausbleiben derselben. Und die Textzeile When was the last time you saw blood, die immer wieder auftaucht, wurde von der Sängerin auf einem Stranglers-Konzert aufgegriffen, als ein Typ was auf die Bühne geworfen hat und der Sänger von den Stranglers als Drohung eben genau jenen Satz sagte, When was the last time you saw blood. Die komplette Geschichte gibt es eben unter anderem in dem Interview, das ihr im Internet findet, wenn ihr nach dem Only Death is Fatal Blog und Cool to Snog sucht. Genau, den hören wir jetzt als erstes und direkt im Anschluss dann noch Human Zoo mit dem Song Vital Second. Und der Hinweis eben noch, genau, dass also zu den vier Bands, die ich jetzt gerade von diesem Sampler gespielt habe, ihr Interviews findet, was einfach ganz interessant ist, und die sind auch total unterschiedlich. Die einen erzählen eher allgemein von der Szene damals in der Gegend, die anderen erzählen nur irgendwelches Blabla, wie sie dazu gekommen sind oder wie sie auf die Idee gekommen sind, eine Band zu starten, und ist auf jeden Fall ganz interessant. Und wir hören jetzt erst Cool to Snog mit Satisfaction Week und dann Human Zoo mit Vital Second. Hier ist noch DIY or Die auf der 95,8 und das war Newman Zoo mit dem Song Vital Second. Und davor habt ihr Cool to Snog mit dem Song Satisfaction Week gehört. Ich würde jetzt gerne sagen, kauft euch das Teil. Holt euch das Teil. Ah nein, Entschuldigung, holt euch das Teil. Ich habe falsch zitiert. Wir haben gerade in Erfahrung gebracht, dass hier unterschwellig Leute in ihren Kaufentscheidungen beeinflusst werden. Nicht nur was Platten anbetrifft, was wir alles können. Ja. Hammer. Trendsetter. Ja. Naja, ja. Wir haben heute relativ viel Zeit und mehr als gedacht. Deswegen spiele ich jetzt noch einen Song, den ich gar nicht ausgesucht hatte. Jetzt hast du mir die Hülle weggenommen. Ich muss nämlich leider noch mal gucken. Und zwar kommt jetzt noch als Abschluss von der Mrs. Wilson's Children Compilation von Sons of the Pope der Song Mrs. Wilson's Children. Und den hört ihr jetzt. Bitteschön. Das waren Sons of the Pope mit dem Song Mrs. Wilson's Children, sozusagen. Ich kann das schon machen, dann kannst du. Alles gut. Okay. Quasi der thematische Song zum Sampler. Ein sehr schöner Sampler, den man leider nicht so oft findet. Aber wie gesagt, man findet es sonst irgendwie auf jeden Fall alles im Internet. Dann könnt ihr euch das mal anhören, wenn euch das so gut gefallen hat wie mir. Weil ich sehr begeistert von sehr vielen von diesen Bands bin. Wir haben jetzt noch so ein bisschen Veranstaltungshinweise für den Februar. Da geht's los am Samstag, den 2.2. im Projekt 31. Genau, mit zwei Bands. Einmal Kirre Postpunk aus Leipzig und Leiden Punk aus Nürnberg. Am Mittwoch, den 6.2. im Kunstkeller in Fürth. Genau, spielen auch zwei Bands. Einmal Clayface Hardcore Punk aus Nürnberg und Complications Synth Punk aus Belgien. Am Samstag, den 16. Februar in der Kantine in Nürnberg. Genau, da spielen... Im Ersatzcafé. Ja, im Ersatz Zentralcafé. Ja, Zentralcafé vom Musikverein. Machen dort ein Konzert mit Mala Herber, Synthwave aus Wien und Motorama Wave aus Russland. Und am Donnerstag, den 21.02. ist in der DESI eine Lesung. Genau, da ist auch die Autorin des Buches, Miriam Spies, zu Gast. Die hat eine Bandbiografie über DAF, die deutsch-amerikanische Freundschaft, geschrieben. Der Titel des Buches ist Das ist DAF und ich stelle das Buch vor und lese daraus vor. Und am Montag, den 25. Februar, ist dann schon wieder die nächste Sendung von uns. Genau, und da hören wir uns wieder mit neuen und alten Hits. Mhm. Und jetzt hören wir zum Abschluss noch eine Band, die hatte Andi vor, glaube ich, gar nicht allzu langer Zeit schon mal mit dabei, oder? Das ist nicht so lange her. Ich hatte mal die Wiederveröffentlichung der Single dabei, die wurde die We Are Machines und Don't Misbehave in the New Age, ja. Oder wie heißt es auch, die wurde mal wieder veröffentlicht, die Single. Und Raffi, unser lieber Ex-Kollege, der hat mal diese LP auch dabei gehabt. Und ja, okay, aber das ist ja schon ganz lange her. Aber ich dachte, das ist 20 Jahre du mindestens. Weil uns gibt es ja auch schon seit 40 Jahren. Aber ich dachte, das ist nicht so lange her, dass du die auch mit dabei hattest. Nee. Bring ich das aber durcheinander? Ich leg das immer auf. Stimmt. Und ich frage dich jedes Mal, oder ich habe dich jedes Mal gefragt, was das ist. Ja, und es ist so toll. Und habe es mir nicht merken können. Aber dir geht's umgekehrt auch oft so. Und jetzt habe ich es aber auf jeden Fall mir gemerkt, nämlich Animals and Men, tolle Band. Und da habe ich mir die Wiederveröffentlichung auf Mississippi Records gekauft, also eine Compilation von unterschiedlichen Platten, 7 Inches und... Das ist, ich glaube auch teilweise sind es auch Demosachen, also das ja, sind Singles and Demos. Ja, genau. Mhm. Und da hören wir jetzt als Abschluss den Song We Are Machines, der total super ist. Und weil wir dann wahrscheinlich noch Zeit haben, lassen wir die Platte einfach weiterlaufen. Und ansonsten am Montag, den 25. Februar, hört ihr uns wie gesagt wieder. Ansonsten findet ihr die Playlist von heute und von den vergangenen Sendungen und den Podcast auf unserem Blog www.diyordie-radio.blogspot.de müsste das sein. Genau. Und dann sagen wir jetzt tschüss. Bye bye. Und gehen Ciao. Was trinken. Bis dann. Animals and Men.